Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten. Ballermann-Nana-Nachrichten. Griechenland! Pünktlich zum Besuch der Kanzlerin macht Griechenland mit Staatsanleihen Gewinn. Dabei ist das Land noch total pleite, doch wittern die Leute fette Beute. Griechen allein, die wollen alle haben, her mit den Schein. Und kostet es Milliarden, zocken macht Spaß, auf die ist genauso Verlass, wie auf Wetten das. Datenschutz, das EU-Gericht verbietet Vorratsdatenspeicherung. Komm, sag's NSA. Und Snowden soll nach Deutschland zur Anhörung. Wenn, sagt es nicht der NSA.